mit mir. Ich staubiger, hochmütiger in meinem Gemach. 30 Minuten lang waren seine weisen Worte mein Trost und meine Freude. Nimm mich mit dir, bat ich demütig. Ich leide unter so viel Trug. Ich leide mehr als du, antwortete er, weil du nicht an meiner Seite bist. Ein Kalvarienberg wird dich jahrelang plagen, doch ich werde stets bei dir sein. Meine gequälte Seele streichelnd nahm er meine Hand und setzte mich zu sich. Wie heilige Teresa fühlte ich die Wonne, die unendliche Stütze des Herrn. Leide nicht länger, indem du das Leben verwirrst, umarmte er mich wie Johannes seinen geliebten Jünger. Ich sah ihn nicht, doch er stand mir bei. Ich hörte ihn nicht, doch er antwortete meinen Gedanken. Und seitdem spricht er mit mir. Fürchte dich nicht, es zu verkünden, sagt er mir nicht.